nichts als Klagen. Bittschriften, nichts als Bittschriften. Die traurigen Geschäfte, und man beneidet uns noch. Na, das glaube ich, wenn wir allen helfen könnten, dann wären wir zu beneiden. Emilia. Eine Emilia. Aber eine Emilia Brunelleschi. Nicht Galotti. Nicht Emilia Galotti. Was will sie? Diese Emilia Brunelleschi. Viel gefordert. Sehr viel. Doch sie heißt Emilia. Gewährt. Es ist wohl noch keiner von den Rednern im Vorzimmer? Nein. Ich habe zu früh Tag gemacht. Der Morgen ist so schön. Ich will ausfahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten. Lasst ihn rufen. Ich kann doch nicht mehr arbeiten. Ich war so ruhig. Bilde ich mir ein. So ruhig. Auf einmal muss eine arme Brunelleschi Emilia heißen. Weg ist meine Ruhe und alles. Nach dem Marquis ist geschickt. Und hier ein Brief von der Gräfin Orsina. Der Orsina? Ja. Leg den hin. Ihr Läufer wartet. Ich will die Antwort senden. Wenn es einer bedarf. Wo ist sie? Hier in der Stadt oder auf ihrer Villa? Sie ist gestern in die Stadt gekommen. Das ist das Schlimme. Besser. Wollte ich sagen, so braucht der Läufer umso weniger zu warten. Meine teure Gräfin. So gut als gelesen. Nun ja, ich habe sie zu lieben geglaubt. Was glaubt man nicht alles? Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber ich habe. Der Maler Conti will die Gnade haben. Conti, recht wohl, lasst ihn hereinkommen. Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? Was macht die Kunst? Prinz, die Kunst geht nach Brot. Das muss sie nicht. Das soll sie nicht. In meinem kleinen Gebiete gewiss nicht. Aber der Künstler muss auch arbeiten wollen. Arbeiten? Das ist seine Lust. Aber zu viel arbeiten müssen kann ihn um den Namen Künstler bringen. Ich meine nicht vieles, sondern viel, ein weniges. Aber mit Fleiß. Sie kommen doch nicht leer, Conti. Ich bringe das Porträt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr. Und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen, aber weil es gesehen zu werden verdient. Jenes ist, kann ich mich doch kaum erinnern. Die Gräfin Orsina. Wahr. Der Auftrag ist nur ein wenig von lange her. Unsere schönen Damen sind nicht alle Tage zum Malen. Die Gräfin hat in den letzten 3 Monaten gerade einmal sich entschließen können zu sitzen. Wo sind die Stücke? In dem Vorzimmer. Ich hole sie. Ihr Bild, Marc, ihr Bild ist sie doch nicht selber. Und vielleicht finde ich in dem Bilde wieder, was ich in der Person nicht mehr erblicke. Ich will es aber nicht wiederfinden. Der beschwerliche Maler. Ich glaube gar, sie hat ihn bestochen. Wäre es auch, wenn ihr ein anderes Bild, das mit anderen Farben auf einem anderen Grund gemalt ist, in meinem Herzen wieder Platz machen will? Wahrlich, ich glaube, ich wär's zufrieden. Ich bitte, Prinz, dass Sie die Schranken unserer Kunst erwägen wollen. Vieles von dem Anzüglichsten der Schönheit liegt ganz außer den Grenzen derselben. Treten Sie so. Vortrefflich, Conti, ganz vortrefflich. Das gilt Ihrer Kunst, Ihrem Pinsel. Aber geschmeichelt, Conti, ganz unendlich geschmeichelt. Das Original schien dieser Meinung nicht zu sein. Auch ist es in der Tat nicht mehr geschmeichelt, als die Kunst schmeicheln muss. Die Kunst muss malen, wie sich die plastische Natur, wenn es eine gibt, das Bild dachte, ohne den Abfall, welchen der widerstrebende Stoff unvermeidlich macht, ohne das Verderb, mit welchem die Zeit dagegen ankämpft. Der denkende Künstler ist noch eins, so viel wert. Aber das Original, sagen Sie, fand dem ungeachtet... Verzeihen Sie, Prinz, aber das Original ist eine Person, die meine Ehrerbietung fordert. Ich habe nichts Nachteiliges von ihr äußern wollen. So viel als Ihnen beliebt. Und was sagte das Original? Ich bin zufrieden, sagte die Gräfin, wenn ich nicht hässlicher aussehe. Nicht hässlicher. Oh, das wahre Original. Und mit einer Miene sagte sie das, von der freilich dieses ihr Buch keine Spur, keinen Verdacht zeigt. Ja, das meinte ich ja. Das ist es eben, worin ich die unendliche Schmeichelei finde. Alles, was die Kunst aus den großen, hervorragenden, stieren, starren Medusenaugen der Gräfin Gutes machen kann, das haben Sie, Conti, redlich daraus gemacht. Redlich, sage ich. Nicht so redlich wäre redlicher. Denn sagen Sie selbst, Conti, lässt sich wohl aus diesem Bilde der Charakter der Person schließen? Und das sollte doch. Stolz haben Sie in Würde, Hohn in Lächeln, Ansatz zu trübsinniger Schwärmerei in sanfte Schwermut verwandelt. Ach, Prinz, wir malen mit den Augen der Liebe und Augen der Liebe müssten uns auch nur beurteilen. Ja, nun, Conti. Warum kamen Sie nicht einen Monat früher damit? Setzen Sie weg. Was ist das andere Stück? Auch ein weibliches Porträt. So möchte ich es bald lieber gar nicht sehen. Denn dem Ideal hier, oder wie mir hier, kommt es doch nicht bei. Ich wünschte, Conti, Ihre Kunst in anderen Vorwürfen zu bewundern. Eine bewundernswürdigere Kunst gibt es. Aber sicherlich keinen bewundernswürdigeren Gegenstand als diesen. So wette ich, Conti, dass es des Künstlers eigene Gebieterin ist. Emilia Galotti. Wie, mein Prinz, Sie kennen diesen Engel? So halb. Um sie eben wiederzuerkennen, es ist einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter in einer Vergia traf. Nachher ist sie mir nur in heiligen Städten wieder vorgekommen, wo das Angaffen sich weniger ziemt. Auch kenne ich ihren Vater, er ist mein Freund nicht. Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf Sabionetta am meisten widersetzte. Ein alter Degen, stolz und rau, sonst bieder und gut. Der Vater. Aber hier haben wir seine Tochter. Aus dem Spiegel gestohlen. Oh, Sie wissen es ja wohl, Conti, dass man den Künstler dann erst recht lobt, wenn man über sein Werk sein Lob vergisst. Gleichwohl hat mich dieses noch sehr unzufrieden mit mir gelassen. Und doch bin ich wiederum sehr zufrieden mit meiner Unzufriedenheit mit mir selbst. Ach, dass wir nicht unmittelbar mit den Augen malen. Dieser lange Weg aus den Augen, durch den Arm, in den Pinsel, wie viel geht da verloren? Aber wie ich sage, dass ich es weiß, was hier verloren gegangen und wie es verloren gegangen und warum es verloren gehen müssen. Darauf bin ich ebenso stolz und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich mehr als aus diesem, dass ich wirklich ein großer Maler bin. Dass es aber meine Hand nur nicht immer ist. Oder meinen Sie, Prinz, dass Raphael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden? Meinen Sie, Prinz? Was sagen Sie, Conti? Was wollen Sie wissen? Oh, nichts, nichts. Plauderei. Ihre Seele, merke ich, war in Ihren Augen. Ich liebe solche Seelen und solche Augen. Also, Conti? Rechnen Sie doch wirklich Emilia Galotti mit zu den vorzüglichsten Schönheiten unserer Stadt? Also? Mit? Mit zu den vorzüglichsten und zu den vorzüglichsten unserer Stadt, Prinz? Sie spotten meiner. Oder Sie sahen die ganze Zeit ebenso wenig, als Sie hörten. Lieber Conti, wie darf unser einer seinen Augen trauen? Eigentlich weiß doch nur allein ein Maler von der Schönheit zu urteilen. Ins Kloster mit dem, der es von uns lernen will, was schön ist. Aber das muss ich Ihnen doch als Maler sagen, mein Prinz.

In der letzten Weg, ja, bei dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart beehrte. Er bezeigte sich gegen sie so gnädig. So gnädig? Er unterhielt sich mit ihr so lange. Unterhielt sich mit ihr? Schien von ihrer Munterkeit und ihrem Witze so bezaubert. Bezaubert? Hat von ihrer Schönheit mit so vielen Lobeserhebungen Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in einem Tone der Entzückung. Oh, Claudia! Eigene törichte Mutter! Wieso? Der bloße Gedanke setzt mich in Wut. Du hättest mir das sogleich sollen gemeldet haben. Doch ich möchte dir heute nicht gerne etwas Unangenehmes sagen. Und ich würde, wenn ich länger bliebe. Drum lass mich. Gott befohlen, Claudia. Kommt glücklich nach. Welch ein Mann. Oh, der rauen Tugend. Alles scheint dir verdächtig, alles strafbar. Oh, wohl mir. Dann bin ich in Sicherheit. Da ist er mir gar gefolgt. Ist er meine Mutter? Ist er? Nein, im Himmel sei Dank. Was ist dir, meine Tochter? Was ist dir? Nichts. Und blickest so wild um dich und zitterst an jedem Gliede. Was habe ich hören müssen? Wo habe ich es hören müssen? Ich habe dich in der Kirche geglaubt. Eben da. Ach, meine Mutter. Rede, meine Tochter, mach meiner Furcht ein Ende. Was kann dir da an heiliger Stätte so Schlimmes begegnet sein? Eben hatte ich mich weiter vom Altar, als ich sonst pflege, denn ich kam zu spät, auf meine Knie gelassen. Eben fing ich an, mein Herz zu erheben, als dicht hinter mir etwas seinen Platz nahm. So dicht hinter mir, ich konnte weder vor noch zur Seite rücken. Es währte nicht lange, so hörte ich ganz nah an meinem Ohr nach einem tiefen Seufzer. Nicht den Namen einer Heiligen, den Namen, zürnen Sie nicht, meine Mutter, den Namen Ihrer Tochter, meinen Namen. Es sprach von Schönheit, von Liebe. Es klagte, dass dieser Tag, welcher mein Glück mache, sein Unglück auf immer entscheide. Es beschwor mich. Hören musste ich dies alles, aber ich blickte nicht um. Ich wollte tun, als ob ich es nicht hörte. Was konnte ich sonst? Meinen guten Engel bitten, mich mit Taubheit zu schlagen. Das bat ich. Das war das Einzige, was ich beten konnte. Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Amt ging zu Ende. Ich zitterte, mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, dass ich den Frevel erlauben dürfe. Und da ich mich umwandte, da ich ihn erblickte... Wen? Meine Tochter? Raten Sie, meine Mutter, raten Sie. Ich glaubte, in die Erde zu sinken. Ihn selbst. Wen ihn selbst? Den Prinzen. Den Prinzen? Oh, gesegnet sei die Ungeduld deines Vaters, der eben hier war und dich nicht erwarten wollte. Mein Vater hier und wollte mich nicht erwarten. Wenn du in deiner Verwirrung auch ihn das hättest hören lassen. Und meine Mutter, was hätte er an mir Strafbares finden können? Nichts. Aber weiter, meine Tochter, weiter. Als du den Prinzen erkanntest, ich will hoffen, dass du deiner mächtig genug warst, ihm in einem Blicke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdient. Das war ich nicht, meine Mutter. Nach dem Blicke, mit dem ich ihn erkannte, hatte ich nicht das Herz, einen zweiten auf ihn zu richten. Ich floh. Und der Prinz dir nach? Ja, was ich nicht wusste. Bis ich mich in der Halle bei der Hand ergriffen fühlte. Und von ihm... Aus Scham musste ich standhalten. Er sprach und ich habe ihm geantwortet. Aber was er sprach und was ich ihm geantwortet, fällt es mir noch bei, so ist es gut, so will ich es Ihnen sagen, meine Mutter. Jetzt weiß ich von allem nichts mehr, meine Sinne hatten mich verlassen. Umsonst denke ich nach, wie ich von ihm weg und wie ich aus der Halle gekommen. Ich finde mich erst auf der Straße wieder und höre ihn hinter mir herkommen, höre ihn mit mir zugleich ins Haus treten, mit mir die Treppe hinaufsteigen. Gott, wenn dein Vater das wüsste. Indes sei ruhig, meine Tochter. Nimm es für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es weniger Folgen haben als ein Traum. Du entgehst heute mit eins allen Nachstellungen. Aber nicht meine Mutter, der Graf muss das wissen. Ich muss es ihm sagen. Um alle Welt nicht. Wozu? Warum? Willst du für nichts und wieder für nichts ihn unruhig machen? Aber wenn er es von einem anderen erführe, dass der Prinz mich heute gesprochen, würde mein Verschweigen nicht seine Unruhe vermehren? Ich dächte doch, ich behielte lieber vor ihm nichts auf dem Herzen. Schwachheit, verliebte Schwachheit. Nein, durchaus nicht, meine Tochter. Sage ihm nichts. Lass ihm nichts mehr. Ja, meine Mutter. Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. Ach, wird mir wieder ganz leicht. Was für ein albernes, furchtsames Ding. Ich bin nicht meine Mutter. Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigener gesunder Verstand sagte. Der Prinz ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie zu wenig gewohnt. Eine Höflichkeit wird in ihr zur Empfindung, eine Schmeichelei zur Beteuerung, ein Einfall zum Wunsche, ein Wunsch zum Vorsatze. Nichts klingt in dieser Sprache wie alles. Und alles ist in ihr so viel als nichts. So müsste ich mir mit meiner Furcht vollends lächerlich vorkommen. Und soll er gewiss nichts davon erfahren, mein guter Appiani. Er könnte mich leicht für mehr eitel als tugendhaft halten. Hui, dass er da selbst kommt, das ist sein Gang. Meine Teuerste, ich war mich in dem Vorzimmer nicht vermutend. Ich wünschte Sie heiter, Herr Graf, auch wo Sie mich nicht vermuten. So feierlich, so ernsthaft. Ist dieser Tag keiner freudigeren Aufwallung wert? Er ist mehr wert als mein ganzes Leben. Auch Sie hier, meine gnädige Frau. Nun bald mir mit einem innigeren Namen zu Verehrende. Der mein größter Stolz sein wird. Wie glücklich bist du, meine Emilia. Warum hat dein Vater unsere Entzückung nicht teilen wollen? Eben habe ich mich aus seinen Armen gerissen. Oder vielmehr, er sich aus meinen. Welch ein Mann, meine Emilia, ihr Vater, das Muster aller männlichen Tugend. Nie ist mein Entschluss, immer gut, immer edel zu sein, lebendiger, als wenn ich ihn sehe. Wenn ich ihn mir denke, und womit sonst als mit der Erfüllung dieses Entschlusses kann ich mich der Ehre würdig machen, sein Sohn zu heißen. Der Ihrige zu sein, meine Emilia. Meine Kinder, nun ist es hohe Zeit, nun mach, Emilia. Was, meine gnädige Frau? Sie wollen sie doch nicht so, Herr Graf, so wie sie da ist, zum Altare führen. Wahrlich, das werde ich nun erst gewahr. Wer kann sie sehen, Emilia, und auch auf ihren Putz achten? Aber warum nicht so? So, wie sie da ist. Nein, mein lieber Graf, nicht so. Nicht ganz so. Aber auch nicht viel prächtiger, nicht viel. Husch, husch, und ich bin fertig. Nichts, gar nichts von dem Geschmeide, dem letzten Geschenk ihrer verschwenderischen Großmut. Ich könnte im Gram sein, diesem Geschmeide, wenn es nicht von Ihnen wäre. Denn dreimal hat mir von ihm geträumt. Davon weiß ich ja nichts. Als ob ich es trüge und als ob plötzlich sich jeder Stein desselben in eine Perle verwandle. Perlen, aber meine Mutter, Perlen bedeuten Tränen. Kind, die Bedeutung ist träumerischer als der Traum. Warst du nicht von jeher eine größere Liebhaberin von Perlen als von Steinen? Freilich, meine Mutter, freilich. Bedeuten Tränen. Für Ihnen fällt das auf? Jawohl, ich sollte mich schämen. Aber wenn die Einbildungskraft einmal zu traurigen Bildern gestimmt ist... Ja, warum ist sie das auch? Und was meinen Sie, dass ich mir ausgedacht habe? Was trug ich, als ich Ihnen zum ersten Mal gefiel? Wissen Sie es noch? Ob ich es noch weiß? Ich sehe Sie in Gedanken nie anders als so. Und sehe Sie so, auch wenn ich Sie nicht so sehe. Also ein Kleid von der nämlichen Farbe, dem nämlichen Schnitte, fliegend und frei. Vortrefflich. Und das Haar? In seinem eigenen braunen Glanze, in Locken, wie sie die Natur schlug. Die Rose darin nicht zu vergessen. Recht, recht, eine kleine Geduld und ich stehe so vor Ihnen da. Perlen bedeuten Tränen. Emiliens Beobachtung, Herr Graf, war so schnell als richtig. Sie sind heute ernster als gewöhnlich. Nur noch einen Schritt von dem Ziele Ihrer Wünsche. Sollte es Sie reuen, Herr Graf, das ist das Ziel Ihrer Wünsche gewesen? Ach, und Sie können das von Ihrem Sohne argwohnen. Aber es ist wahr, ich bin heute ungewöhnlich trübe und finster. Sie machen mich unruhig, Herr Graf. Eines kommt dann zum anderen. Ich bin ärgerlich. Ärgerlich über meine Freunde. Über mich selbst. Wieso? Meine Freunde verlangen schlechterdings, dass ich dem Prinzen von meiner Heirat ein Wort sagen solle, ich sie vollziehe. Sie geben mir zu, ich sei es nicht schuldig, aber die Achtung gegen ihn wolle es nicht anders. Und ich bin schwach genug gewesen, es ihnen zu versprechen. Eben wollte ich noch bei ihm vorbeifahren. Bei dem Prinzen? Gnädige Frau, der Marchese Marinelli hält vor dem Hause und erkundigt sich nach dem Herrn Grafen. Nach mir? Hier ist er schon. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Mein Herr Graf, ich war für Ihrem Haus und erfuhr, dass ich Sie hier treffen würde. Ich habe ein drängendes Geschäft an Sie. Gnädige Frau, ich bitte nochmals um Verzeihung. Es ist in einigen Minuten geschehen. Die ich nicht verzögern will. Nun, mein Herr? Ich komme von des Prinzen Durchlauf. Was ist zu seinem Befehl?

Der hob sie aus dem Wagen, der führte sie fort. Ich erkenne dich. Wo ist sie? Sprich, Unglückliche. Das ist mein Dank. Oh, wenn du Dank verdientest, du verzeih mir, ehrlicher Mann, wo ist sie? Ihre Gnaden, sie könnte dem Schoß ihrer Seligkeit nicht aufgehobener sein. Hier, mein Herr, wird ihre Gnaden zu ihr führen. Dein Herr? Das dein Herr? Sie hier, mein Herr? Und hier meine Tochter? Und sie, sie soll mich zu ihr führen? Mit vielem Vergnügen, gnädige Frau. Halten Sie. Eben fällt mir es bei. Sie waren es ja, nicht? Der den Grafen an diesem Morgen in meinem Hause aufsuchte, mit dem ich ihn allein ließ, mit dem er Streit bekam. Streit? Was ich nicht wüsste. Ein unbedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten. Und Marinelli heißen Sie? Marchese Marinelli. So ist es richtig. Hören Sie doch, Herr Marchese. Marinelli war... Der Name Marinelli war begleitet mit einer Verwünschung. Nein, dass ich den edlen Mann nicht verleumde, begleitet mit keiner Verwünschung. Die Verwünschung denke ich hinzu. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Des sterbenden Grafen? Graf Nappiani. Sie hören, gnädige Frau, was mir in Ihrer seltsamen Rede am meisten auffällt, des sterbenden Grafen. Was Sie sonst sagen wollen, verstehe ich nicht. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Verstehen Sie nun? Ich verstand es erst auch nicht. Ob schon mit einem Tone gesprochen, mit einem Tone, ich höre ihn noch. Wo waren meine Sinne, dass er diesen Ton nicht sogleich verstanden? Nun, gnädige Frau, ich war von jeher des Grafen Freund, sein vertrautester Freund, also wenn er mich noch im Sterben nannte. Mit diesem Tone? Ich kann ihn nicht nachmachen, ich kann ihn nicht beschreiben, aber er enthielt alles, alles. Wie? Räuber wären es gewesen, die uns anfielen. Mörder waren es, erkaufte Mörder. Und Marinelli, Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen mit einem Tone. Mit einem Tone? Ist es erhört auf einem Ton, im Augenblick des Schreckens vernommen, die Anklage eines rechtschaffenden Mannes zu gründen? Könnte ich ihn nur vor Gericht stellen, diesen Ton? Doch ich vergesse darüber meine Tochter. Wo ist sie? Wie? Auch tot? Was konnte meine Tochter dafür, dass Appiani dein Feind war? Ich verzeihe der bangen Mutter. Kommen Sie, gnädige Frau, Ihre Tochter ist hier in einem von diesen Zimmern und hat sich hoffentlich von ihrem Schrecken schon wieder völlig erholt. Mit der zärtlichsten Sorgfalt ist der Prinz selbst um sie beschäftigt. Wer? Wer selbst? Unser Prinz. Der Prinz? Sagen Sie wirklich, der Prinz? Unser Prinz? Ja, welcher sonst? Nun dann, ich unglückselige Mutter, Ihr Vater, er wird den Tag Ihrer Geburt verfluchen, er wird mich verfluchen. Um Himmels Willen, gnädige Frau, was fällt Ihnen nun ein? Es ist klar. Heute im Tempel in der Gegenwart des Ewigen begann das Bubenstück, da brach es aus. Mörder. Feiger, elender Mörder, nicht tapfer genug, mit eigener Hand zu morden, aber nichtswürdig genug, zur Befriedigung eines Fremdenkitzels zu morden, morden zu lassen. Abschaum aller Mörder. Was ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden, dich. Dich! Denn warum soll ich dir nicht alle meine Galle, all meinen Geifer mit einem einzigen Worte ins Gesicht speien, dich? Dich, Kuppler! Sie schwärmen, gute Frau. Aber mäßigen Sie wenigstens Ihr wildes Geschrei und bedenken Sie, wo Sie sind. Wo ich bin! Meine Mutter! Ihre Stimme, was ist sie? Sie hat mich gehört, sie hat mich gehört. Und ich sollte nicht schreien? Wo bist du, mein Kind? Ich komme! Ich komme! Ich muss mich erholen. Oh, der mütterlichen Wut. Sie lachen. Wenn Sie gesehen hätten, Prinz, wie toll sich hier im Saale die Mutter gebärdete, Sie hörten sie ja wohl schreien. Und wie zahm sie auf einmal ward bei dem ersten Anblicke von Ihnen. Das weiß ich ja wohl, dass keine Mutter einem Prinzen die Augen auskratzt, weil er ihre Tochter schön findet. Sie sind ein schlechter Beobachter. Die Tochter stürzte der Mutter ohnmächtig in die Arme. Darüber vergaß die Mutter ihre Wut nicht über mir. Ihre Tochter schonte sie, nicht mich. Wenn sie es nicht lauter, nicht deutlicher sagte, was ich lieber selbst nicht gehört, nicht verstanden haben will. Was, gnädiger Herr? Wozu die Verstellung? Raus damit. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und wenn es denn wäre? Wenn es denn wäre. Also ist es. Er ist tot. Tot. Marinelli. Marinelli. Nun? Bei Gott, dem allgerechten Gott, ich bin unschuldig an diesem Blut. Ja, wenn Sie mir vorher gesagt hätten, dass es dem Grafen das Leben kosten werde. Nein, und wenn es mir selbst das Leben gekostet hätte. Ich Ihnen vorher gesagt hätte. Als ob sein Tod in meinem Plan gewesen wäre. Ich hatte es dem Angelo auf die Seele gebunden, zu verhüten, dass niemandem Leides geschehe. Es würde auch ohne die geringste Gewalttätigkeit abgelaufen sein, wenn der Graf sich nicht die erste erlaubt hätte. Er schoss knall und fall in einen nieder. Wahrlich, er hätte so einen Spaß verstehen. Dass Angelo so deinen Wut kam in den Tod seines Gefährten rächte? Wahrlich, das ist sehr natürlich. Ich habe es ihm genug verwiesen. Verwiesen? Wie freundschaftlich. Warnen Sie ihn, dass er sich in meinem Gebiete nicht betreten lässt. Mein Verweis möchte so freundschaftlich nicht sein. Recht wohl. Ich und Angelo? Vorsatz und Zufall, alles ist eins. Zwar wird es vorausbedungen, zwar wird es vorausversprochen, dass keiner der Unglücksfälle, die sich dabei ereignen könnten, mir zu Schulden kommen solle. Sich dabei ereignen könnten? Sagen Sie oder sollten? Immer besser. Doch, gnädiger Herr, bevor Sie es mir mit dem trockenen Tone sagen, wofür Sie mich halten, eine einzige Vorstellung. Der Tod des Grafen ist mir nichts weniger als gleichgültig. Ich hatte ihn ausgefordert. Er war mir Genugtuung schuldig und ist ohne diese aus der Welt gegangen und meine Ehre bleibt beleidigt. Gesetzt, ich verdiente unter allen anderen Umständen den Verdacht, den Sie gegen mich hegen, aber auch unter diesen? Wer das von mir denken kann. Nun gut, dass er noch lebte. Oh, dass er noch lebte. Alles, alles in der Welt wollte ich darum geben. Selbst die Gnade meines Prinzen, diese unschätzbare, nie zu verscherzende Gnade, wollte ich drum geben. Ich verstehe. Nun gut. Sein Tod war Zufall, bloßer Zufall. Sie versichern es und ich glaube es. Aber wer mehr? Auch die Mutter? Auch Emilia? Auch die Welt? Schwerlich. Und wenn man es nicht glaubt, was wird man denn glauben? Sie zucken die Achsel. Ihren Angelo wird man für das Werkzeug und mich für den Täter halten. Wahrscheinlich genug. Mich? Mich selbst? Oder ich muss von Stund an alle Absicht auf Emilien aufgeben. Was Sie auch gemusst hätten, wenn der Graf noch lebte. Marinelli! Doch Sie sollen mich nicht wild machen. Es sei so, es ist so. Und das wollen Sie doch nur sagen. Der Tod des Grafen ist für mich ein Glück. Das größte Glück, was mir begegnen konnte. Top. Auch ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Nur, guter Freund, muss es ein kleines, stilles Verbrechen, ein kleines, heilsames Verbrechen sein. Und sehen Sie, unseres da wäre nun gerade weder stille noch heilsam. Jedermann würde es uns auf den Kopf zusagen. Und leider hätten wir es nicht einmal begangen. Das liegt doch wohl bloß an Ihren weisen, wunderbaren Anstalten. Wenn Sie so befehlen? Woran sonst? Ich will Rede. Es kommt mehr auf meine Rechnung, was nicht drauf gehört. Rede will ich! Nun dann, was läge an meinen Anstalten, dass den Prinzen bei diesem Unfalle ein so sichtbarer Verdacht trifft? An dem Meisterstreiche liegt das, den er selbst in meine Anstalten sich einzumengen die Gnade hatte. Ich? Er erlaube mir, ihm zu sagen, dass der Schritt, den er heute Morgen in der Kirche getan, mit so vielem Anstande er ihn auch getan, so unvermeidlich er ihn auch tun musste, nicht in den Tanz gehört. Was verdacht er denn auch? Also kurz und einfältig. Da ich die Sache übernahm, nicht wahr, da wusste Emilia von der Liebe des Prinzen noch nichts. Emiliens Mutter noch weniger. Wenn ich nun auf diesen Umstand baute, der Prinz indes den Grund meines Gebäudes untergrub. Erwünscht. Wenn er es nun selbst verriet, was er im Schilde führte. Verdammter Einfall. Und wenn er es nicht selbst verraten hätte. Ich möchte doch wissen, aus welcher meiner Anstalten, Mutter oder Tochter, den geringsten Argwohn gegen ihn schöpfen kann. Dass Sie recht haben. Daran tue ich freilich sehr Unrecht. Sie werden verzeihen, gnädiger Herr. Eben kommt die Gräfin an. Gräfin? Was für eine Gräfin? Orsina. Orsina. Marinelli. Orsina? Marinelli! Geh lauf, Bertista, Sie soll nicht aufsteigen. Ich bin nicht hier, ich bin für Sie nicht hier. Sie soll augenblicklich wieder umkehren. Geh lauf! Was will die Närrin? Was untersteht sie sich? Wie weiß sie, dass wir hier sind? Sollte sie wohl schon etwas vernommen haben? Ach, Marinelli, so reden Sie. So antworten Sie doch. Ist der Beleidigte der Mann, der mein Freund sein will und durch einen elenden Wortwechsel beleidigt? Soll ich ihn um Verzeihung bitten? Ah, mein Prinz. Sobald Sie wieder Sie sind, bin ich mit ganzer Seele wieder der Ihrige. Die Ankunft der Orsina ist mir ein Rätsel wie Ihnen, doch abweisen wird sie sich schwerlich lassen. Was sollen wir tun? Sie durchaus nicht sprechen, mich entfernen. Recht wohl, ich werde Sie empfangen. Aber bloß um Sie gehen zu heißen. Weiter geben Sie sich mit ihr nicht ab. Eilen Sie sich, Prinz. Ich fürchte, sie ist nicht zu ihrer besten Stunde ausgefallen. Was ist das? Niemand kommt mir entgegen? Außer ein Unverschämter, der mir lieber gar den Eintritt verweigert hätte. Ich bin doch zu Dosalo? Zu dem Dosalo, wo mir sonst ein ganzes Heer geschäftiger Augendiener entgegenstürzte. Der Ort ist es. Sieh da, Marinelli. Recht gut, dass der Prinz sie mitgenommen. Nein, nicht gut. Denn was ich mit ihm auszumachen hätte, hätte ich nur mit ihm auszumachen. Wo ist der Prinz, meine gnädige Gräfin? Wer sonst? Sie vermuten ihn also hier. Sie wissen ihn hier. Er wenigstens ist der Gräfin Orsina hier nicht vermutend. Nicht? So hat er meinen Brief heute Morgen nicht erhalten? Ihren Brief? Doch ja, ich erinnere mich, dass er eines Briefes von Ihnen erwähnte. Nun, habe ich ihn nicht in diesem Brief auf heute um eine Zusammenkunft hier auf Dosalo gebeten? Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebt, mir schriftlich zu antworten. Aber ich erfuhr, dass er eine Stunde darauf wirklich nach Dosalo abgefahren. Ich glaubte, das sei antworts genug und ich komme. Ein sonderbarer Zufall. Zufall? Sie hören ja, dass er verabredet worden. Von meiner Seite der Brief, von seiner die Tat. Wie er dasteht, der Herr Marchese? Was er für Augen macht? Wundert sich das Gehirnchen? Und worüber denn? Sie schienen gestern so weit entfernt, dem Prinzen jemals wieder vor die Augen zu kommen. Besserer Rat kommt über Nacht. Wo ist er? Wo ist er? Wohin? Wo ich längst sein sollte. Denken Sie, dass es schicklich ist, mit Ihnen einen elenden Schnickschnack zu halten, indes der Prinz auf mich wartet? Sie irren sich, gnädigste Gräfin, der Prinz erwartet Sie nicht. Der Prinz kann Sie hier nicht sprechen, will Sie hier nicht sprechen. Und wäre doch hier? Und wäre doch auf meinen Brief hier? Nicht auf Ihren Brief. Den er ja erhalten, sagen Sie. Erhalten, aber nicht gelesen. Nicht gelesen? Nicht gelesen? Nicht einmal gelesen. Aus Zerstreutheit weiß ich nicht, aus Verachtung. Verachtung? Wer denkt daran? Wem brauchen Sie das zu sagen? Sie sind ein unverschämter Tröster, Marinelli. Verachtung. Verachtung. Mich verachtet man auch. Mich. Freilich liebt er mich nicht mehr, das ist ausgemacht. Und an die Stelle der Liebe trat in seiner Seele etwas anderes, das ist natürlich. Aber warum denn eben Verachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigkeit zu sein. Nicht wahr, Marinelli? Allerdings, allerdings. Allerdings. Oh, des weisen Mannes, dem man sagen lassen kann, was man will. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit an die Stelle der Liebe. Das heißt nichts an die Stelle von etwas. Denn lernen Sie von einem Weibe, dass Gleichgültigkeit ein leeres Wort, ein bloßer Schall ist, dem nichts, gar nichts entspricht. Gleichgültig ist die Seele nur gegen das, woran sie nicht denkt. Nur gegen ein Ding, das für sie kein Ding ist. Ist dir das zu hoch, Mensch? Oh weh, wie wahr ist es, was ich fürchtete. Was murmeln Sie da? Lauter Bewunderung. Und wem ist es nicht bekannt, gnädige Gräfin, dass Sie eine Philosophin sind? Nicht wahr? Ja, ja, ich bin eine. Aber habe ich mir es jetzt merken lassen, dass ich eine bin? Oh, pfui, wenn ich mir es habe merken lassen. Und wenn ich mir es öfter habe merken lassen. Ist es wohl noch ein Wunder, dass mich der Prinz verachtet?

Doch bei Gott, so spricht keiner Wahnwitz hier. Wahnwitzige? Das war es also, was er Ihnen von mir vertraute. Glauben Sie mir, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Was soll ich denken? Dass Sie mich also ja nicht verachten. Denn auch Sie haben Verstand, auch Sie. Und es kostet mich ein Wort, so haben Sie keinen. Madame, ich habe schon keinen mehr. Noch ehe Sie mir dieses Wort sagen, wenn Sie es mir nicht bald sagen. So merken Sie auf. Was wissen Sie, der Sie schon genug wissen wollen? Dass Appiani verwundet worden? Nur verwundet? Appiani ist tot. Tot. Frau, das ist wieder die Abrede. Sie wollten mich um den Verstand bringen und Sie brechen mir das Herz. Nur weiter. Der Bräutigam ist tot und die Braut, ihre Tochter, schlimmer als tot. Schlimmer. Schlimmer als tot. Aber doch zugleich auch tot. Nicht zugleich auch tot. Nein, guter Vater, nein, sie lebt. Sie lebt. Sie wird nun erst recht anfangen zu leben. Ein Leben voller Wonne. Das schönste, lustigste Schlaraffenleben. Solange es dauert. Das Wort, Madame. Das Einzige, das mich um den Verstand bringen soll. Heraus damit. Nun da, buchstabieren Sie es zusammen. Des Morgens sprach der Prinz Ihre Tochter in der Messe. Des Nachmittags hat er sie auf seinem Lustschlosse. Sprach sie in der Messe? Der Prinz meine Tochter? Mit einer Vertraulichkeit, mit einer Inbrunst. Sie hatten nichts Kleines abzureden. Und recht gut, wenn es abgeredet worden. Recht gut, wenn Ihre Tochter freiwillig sich hierher gerettet. Sehen Sie, so ist es doch keine gewaltsame Entführung, sondern bloß ein kleiner Meuchelmord. Ich kenne meine Tochter. Ist es Meuchelmord, so ist es auch Entführung. Nun, Claudia, nun, Mütterchen! Haben wir nicht Freude erlebt? Oh, des gnädigen Prinzen, oh, der ganz besonderen Ehre! Wirkt es, Alter, wirkt es. Stehe ich nun vor der Höhle des Räubers. Wunder, dass ich aus Eilfertigkeit nicht auf die Hände zurückgelassen. Nichts. Gar nichts, nirgends. Ach, ich verstehe. Damit kann ich aushelfen. Ich habe einen mitgebracht. Da, nehmen Sie. Nehmen Sie geschwind, ehe uns jemand sieht. Ich danke. Liebes Kind, wer wieder sagt, dass du eine Narrin bist, da hat es mit mir zu tun. Stecken Sie beiseite. Geschwind beiseite. Mir wird die Gelegenheit versagt, Gebrauch davon zu machen. Ihnen wird sie nicht fehlen, diese Gelegenheit. Und Sie werden sie ergreifen. Die erste, die beste, wenn Sie ein Mann sind. Ich bin nur ein Weib, aber so kam ich her, fest entschlossen. Wir, Alter, wir können uns alles vertrauen, denn wir sind beide beleidigt. Von dem nämlichen Verführer beleidigt. Ach, wenn Sie wüssten. Wenn Sie wüssten, wie überschwänglich, wie unaussprechlich, wie unbegreiflich ich von ihm beleidigt worden und noch werde. Sie könnten, Sie würden Ihre eigene Beleidigung darüber vergessen. Kennen Sie mich? Ich bin Orsina, die betrogene, verlassene Orsina. Zwar vielleicht nur um Ihre Tochter verlassen, aber was kann Ihre Tochter dafür? Bald wird auch sie verlassen sein. Und dann wieder eine und wieder eine. Ah, welch eine himmlische Fantasie. Wenn wir einmal alle, wir, das ganze Heer der Verlassenen, wir alle in Brandinnen, in Furien verwandelt, wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen, zerfleischten, seine Eingeweide durchwühlten, um das Herz zu finden, das der Verräter einer jeden versprach und keiner gab. Ach, das sollte ein Tanz werden. Das sollte. Bist du da, Odoardo, bist du da? Aber wir sind unschuldig. Ich bin unschuldig. Deine Tochter ist unschuldig. Unschuldig, in allem unschuldig. Gut, gut. Sei nur ruhig und antworte mir. Ist der Graf tot? Tot. Das ist wahr, dass der Prinz heute Morgen Emilien in der Messe gesprochen. Wahr, aber wenn du wüsstest, welchen Schreck es ihr verursacht, in welcher Bestürzung sie nach Hause kam. Weiß es Emilia, dass Appiani tot ist? Wissen kann sie es nicht, aber ich fürchte, dass sie es argwohnet, weil er nicht erscheint. Und sie jammert und winselt. Nicht mehr, das ist vorbei nach ihrer Art, die du kennst. Sie hält den Prinzen in einer Entfernung, sie spricht mit ihm in einem Tone. Mache nur, Odoardo, dass wir wegkommen. Ich bin zu Pferde. Was ist zu tun? Doch, Madame, Sie fahren ja nach der Stadt zurück. Nicht anders. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, meine Frau mit sich zu nehmen? Warum nicht? Sehr gern. Claudia, die Gräfin Orsina. Eine Dame von großem Verstande, meine Freundin, meine Wohltäterin. Du musst mit ihr rein, um uns sogleich den Wagen herauszuschicken. Emilia darf nicht wieder nach Guastalla, sie soll mit mir. Aber wenn nur... Ich trenne mich ungern von dem Kinde. Bleibt der Vater nicht in der Nähe, man wird ihn endlich doch vorlassen. Keine Einwendung. Kommen Sie, gnädige Frau. Sie werden von mir hören. Komm, Claudia. Mein Sohn, mein Sohn. Weinen konnte ich nie. Und will es nun nicht erst lernen. Deine Sache wird ein ganz anderer zu der seinen machen. Genug für mich. Der Mörder die Frucht seines Verbrechens nicht genießt. Mit ihm will ich es wohl aufnehmen. Wer kein Gesetz achtet, ist ebenso mächtig, als wer kein Gesetz hat. Ah, mein lieber, rechtschaffener Galotti. So etwas muss auch geschehen, wenn ich Sie bei mir sehen soll. Um ein geringeres tun Sie es nicht. Doch keine Vorwürfe. Gnädiger Herr, ich halte es in allen Fällen für unanständig, sich zu seinem Fürsten zu drängen. Auch jetzt bitte ich um Verzeihung. Wie manchem anderen wollte ich diese stolze Bescheidenheit wünschen. Doch zur Sache. Sie werden begierig sein, Ihre Tochter zu sehen. Sie ist in neuer Unruhe wegen der plötzlichen Entfernung einer so zärtlichen Mutter. Wozu auch diese Entfernung? Ich wartete nur, bis die liebenswürdige Emilie sich völlig erholt hätte, um beide im Triumphe nach der Stadt zu bringen. Sie haben mir diesen Triumph um die Hälfte verkümmert. Aber ganz werde ich ihn mir nicht nehmen lassen. Zu viel Gnade. Ich denke, ich weiß es, was meiner Tochter in ihren jetzigen Umständen einzig ziemt. Entfernung aus der Welt, ein Kloster, so bald als möglich. Ein Kloster? So viel Schönheit soll in einem Kloster verblühen? Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? Doch allerdings, dem Vater hat niemand einzureden. Bringen Sie Galotti, Ihre Tochter, wohin Sie wollen. Es geht mir nahe, der Gnade meines Fürsten in den Weg zu treten, aber wenn die Freundschaft gebietet, vor allem in ihm den Richter aufzufordern... Welche Freundschaft? Sie wissen, gnädiger Herr, wie sehr ich den Grafen Appiani liebte. Wie sehr unser beider Seelen ineinander verwebt schienen. Das wissen Sie, Prinz. So wissen Sie es wahrlich allein. Vornehm selbst zu seinem Rächer. Sie! Fragen Sie nur Ihre Gemahlin. Marinelli. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Und in einem Tone, dass er mir nie aus dem Gehör komme, dieser schreckliche Ton, wenn ich nicht alles anwende, dass seine Mörder entdeckt und bestraft werden. Rechnen Sie auf meine kräftigste Mitwirkung. Und meine heißesten Wünsche. Gut, gut. Aber was weiter? Das frage ich, Marinelli. Man hat Verdacht, dass es nicht Räuber gewesen, welche den Grafen angefallen. Nicht, wirklich nicht. Dass ein Nebenbuhler ihn aus dem Wege hat räumen lassen. Ah, ja, ein Nebenbuhler. Nicht anders. Nun dann, Gott verdamme ihn, den meuchelmörderischen Buben. Ein Nebenbuhler und ein recht begünstigter Nebenbuhler. Was? Ein Begünstigter? Was sagen Sie? Nichts, als was das Gerücht verbreitet. Ein Begünstigter? Von meiner Tochter begünstigt? Das ist gewiss nicht. Das kann nicht sein. Dem widerspreche ich, trotz Ihnen. Aber... bei dem allen, gnädiger Herr, wird man doch nicht umhin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen. Jawohl, allerdings. Und woanders? Wo kann das anders geschehen als in Guastalla? Da haben Sie recht, Marinelli. Da haben Sie recht. Ja, so, das verändert die Sache. Nicht wahr, lieber Galotti? Sie sehen selbst. Oh ja, ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Gott, Gott. Was ist Ihnen? Das ist nicht vorausgesehen, was ich da sehe. Das ärgert mich. Weiter nichts. Nun ja, Sie sollen wieder nach Guastalla. Ich will Sie wieder zu Ihrer Mutter bringen. Und bis die strengste Untersuchung Sie freigesprochen, will ich selbst aus Guastalla nicht weichen. Denn wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch für nötig findet, mich zu vernehmen. Sehr wirklich. In solchen Fällen tut die Gerechtigkeit lieber zu viel als zu wenig. Daher fürchte ich sogar... Was fürchten Sie? Man werde vor der Hand nicht verstatten können, dass Mutter und Tochter sich sprechen. Sich nicht sprechen? Man werde genötigt sein, Mutter und Tochter zu trennen. Mutter und Tochter zu trennen? Mutter und Tochter und Vater. Die Form des Verhörs erfordert diese Vorsichtigkeit schlechterdings. Es tut mir leid, gnädiger Herr, dass ich mich gezwungen sehe, ausdrücklich darauf anzutragen, wenigstens Emilien in besondere Verwahrung zu bringen. Besondere Verwahrung. Prinz. Prinz. Doch ja, freilich, freilich. Ganz recht. In eine besondere Verwahrung. Nicht wahr, Prinz, nicht wahr? Oh, wie fein die Gerechtigkeit ist! Vortrefflich! Fassen Sie sich, lieber Galotti. Sie verstehen ihn nicht. Sie denken bei dem Worte Verwahrung wohl gar an Gefängnis und Kerker. Lassen Sie mich daran denken und ich bin ruhig. Kein Wort von Gefängnis, Marinelli. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muss, so weiß ich schon die Alleranständigste. Das Haus meines Kanzlers. Keinen Widerspruch, Marinelli. Da will ich Sie selbst hinbringen. Da will ich Sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen übergeben. Die soll mir für Sie bürgen, haften. Sie gehen zu weit, Marinelli. Wirklich zu weit, wenn Sie mehr verlangen. Sie kennen doch Galotti, meinen Kanzler Grimaldi und seine Gemahlin? Was soll ich nicht? Sogar die liebenswürdigen Töchter. Dieses edlen Paares kenne ich. Wer kennt sie nicht? Nein, mein Herr, geben Sie das nicht zu. Wenn Emilia verwahrt werden muss, so müsse sie in den tiefsten Kerker verwahrt werden. Dringen Sie darauf, ich bitte Sie. Ich tue mit meiner Bitte. Jawohl, hat sie recht, die gute Sibylle. Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Ich verstehe Sie nicht, lieber Galotti. Was kann ich mehr tun? Ja, ja, in das Haus meines Kanzlers. Dabei bleibt es. Sie selbst, Galotti, und sich können es halten, wie Sie wollen. Sie können uns nach Guastalla folgen, Sie können nach Sabionetta zurückkehren, wie Sie wollen. Es wäre lächerlich, Ihnen vorzuschreiben. Und nun auf Wiedersehen, lieber Galotti. Kommen Sie, Marinelli, es wird spät. Wie? So soll ich Sie gar nicht sprechen, meine Tochter auch hier nicht? So kommen Sie denn. Oh, die Tochter kann auch wohl zu dem Vater kommen. Hier unter vier Augen bin ich gleich mit ihr fertig. Senden Sie mir sie nur, gnädiger Herr. Auch das? O Galotti, wenn Sie mein Freund, mein Vater sein wollten. Warum nicht? Herzlich gern. Schon recht. Schon recht. Aber wenn Sie mit ihm sich verstünden, wenn es das alltägliche Possenspiel wäre, wenn es nicht wert wäre, was ich für Sie tun will, was will ich dann für Sie tun? Habe ich das Herz, es mir zu sagen? Da denke ich sowas. Sowas, was ich nur denken Ich will sie nicht erwarten. Wer sie unschuldig in diesen Abgrund gestürzt hat, der ziehe sie wieder raus. Was braucht er meine Hand dazu? Zu spät. Er will meine Hand. Er will sie. Sie hier, mein Vater? Und nur Sie? Und meine Mutter nicht hier? Und der Graf nicht hier? Und Sie so unruhig, mein Vater? Und du so ruhig, meine Tochter? Warum nicht, mein Vater? Entweder ist nichts verloren oder alles. Ruhig sein können und ruhig sein müssen. Kommt es nicht auf eines? Aber was meinst du, dass der Fall ist? Dass alles verloren ist. Und dass wir wohl ruhig sein müssen. Und du wärst ruhig, weil du ruhig sein musst? Wer bist du? Ein Mädchen. Und meine Tochter. So sollte der Mann und der Vater sich wohl vor dir schämen. Aber lass doch hören. Was nennst du alles verloren? Dass der Graf tot ist? Warum er tot ist? Warum? So ist das also wahr, mein Vater. So ist die ganze schreckliche Geschichte wahr, die ich in den Augen meiner Mutter las. Wo ist meine Mutter? Voraus. Lassen Sie uns fliehen. Fliehen? Du bleibst in den Händen deines Räubers. Ich bleibe in seinen Händen. Und allein? Ich allein in seinen Händen. Nimm mir meinen Vater. Ich allein in seinen Händen. Gut, lassen Sie mich nur, lassen Sie mich nur. Ich will doch sehen, wer mich hält, wer mich zwingt, wer der Mensch ist, der einen Menschen zwingen kann. Ich meine, du bist ruhig, mein Kind. Das bin ich, mein Vater. Aber was nennen Sie ruhig sein? Die Hände in den Schoß legen? Leiden, was man nicht sollte, dulden, was man nicht durfte? Lass dich am Arm, meine Tochter. Wenn das deine Ruhe ist, so habe ich meine in ihr wiedergefunden. Denke nur. Unter dem Vorwand einer gerichtlichen Untersuchung. Oh, des höllischen Gaukelspiels. Reißt er dich aus unseren Armen und bringt dich zur Grimaldi. Reißt mich, bringt mich, will mich reißen, will mich bringen, will. Als ob wir keinen Willen hätten. Ich war doch so wütend, dass ich schon nach diesem Dolche griff, um einen von beiden, das Herz zu durchstoßen. Um des Himmels Willen nicht, mein Vater. Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften haben. Mir, mein Vater, mir geben Sie diesen Dolch. Wie? Dahin wäre es gekommen? Mich doch, mich doch. Besinne dich, auch du hast nur ein Leben zu verlieren. Und nur eine Unschuld. Die über alle Gewalt erhaben ist. Aber nicht über alle Verführung. Gewalt. Wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne, ich stehe für nichts. Geben Sie mir, mein Vater, geben Sie mir diesen Dolch. Wenn ich dir nun gebe, da. Und da. Nein! Das ist nichts für deine Hand. Ehedem wohl gab es einen Vater, der seine Tochter vor der Schande zu retten, er den ersten im besten Stall ins Herz senkt, ihr zum zweiten das Leben gab. Aber solcher Väter gibt es keinen mehr. Doch! Meine Tochter! Doch! Gott, was habe ich getan? Eine Hose gebrochen, wie der Sturm sie entblättert. Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand. Was ist das? Was haben Sie getan? Eine Rose gebrochen. Wie der Sturm sie entblättert. War es nicht so, meine Tochter? Nicht Sie, mein Vater. Ich selbst. Ich selbst. Nicht du, meine Tochter, nicht du. Geh mit keiner Unwahrheit aus der Welt. Nicht du, meine Tochter. Dein Vater. Dein unglücklicher Vater. Mein Vater. Nun da, Prinz. Gefällt sie Ihnen noch? Reizt sie noch ihre Lüste? Noch in diesem Blute, das wieder sie am Rache schreit? Aber sie erwarten, wo das alles hinaus soll. Sie erwarten, dass ich den Stahl wieder mich selbst kehre, um meine Tat wie eine schale Tragödie zu beschließen. Sie irren sich. Hier. Hier liegt er. Der blutige Zeuge meines Verbrechens. Ich gehe und liefere mich selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte Sie als Richter. Und dann, dort, erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller. Hier. Heb ihn auf. Nun, du bedenkst dich. Elender. Geh dich auf, ewig zu verbergen. Geh, sag ich. Gott. Gott. Ist es zum Unglück so mancher nicht genug, dass Fürsten Menschen sind? Müssen sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen.